Einwohner, Damen und Herren, vor der großen Festnachtsprozession der Gilden bringen wir das neueste Florentiner Lied, das man in ganz Oberitalien singt, das wir mit großen Kosten hierher importiert haben. Es betitelt sich die erschöckliche Lehre und Meinung des Herrn Hofphysikers Galileo Galilei und ein Vorgeschmack der Zukunft. Als der Allmächtige sprach sein großes Werte, rief er die Sonne, die auf sein Geheiß in eine Lampe trage, um die Erde als deine Magd im ordentlichen Kreis. Denn sein Wunsch war, dass sich ein jeder kehrt, wort dann um den, der besser ist als er. Und es begannen sich zu kehren, die Gewichtigen, die Minderen, die Vorderen, die Hinteren, im Himmel so auf Erden. Um den Papst zirkulierten die Kardinäle, um die Kardinäle zirkulierten die Bischöfe, um die Bischöfe zirkulierten die Sekretäre, und die Sekretäre zirkulierten die Stadtschöfin, und die Stadtschöfin zirkulierten die Handwerker, und die Handwerker zirkulierten die Dienstleute, und die Dienstleute zirkulierten die Hunde, Hühner und Bettler. Leute, die große Ordnung, Ordo Ordinum, wie die Herren Theologen sagen, Regula Eternis, die Regeln der Regeln. Aber was, ihr lieben Leute, geschah? Auf stund der Doktor Galilei, schmiss die Bibel weg, zückte sein Fernrohr, warf Blick aufs Universum und sprach zur Sonne, bleib stehen, es soll sich jetzt die Kreatio drehen. Jetzt mal die Herren um den Dienstmarkt drehen, das ist doch allerhand, die Leute, das ist kein Scherz. Die Dienstleute werden sowieso tagtäglich dreister, denn eins ist wahr, Spaß ist doch rar und aufs Herz. Wer wäre nicht mal gern sein eigener Herr und Meister? Geehrte Einwohner, solche Lehren sind unmöglich. Der Knecht wird faul, die Magd wird kess, der Schlachterhund wird fett. Der Messbub käme nicht mehr zur Mess, der Lehrling blieb im Bett. Nein, mit der Bibel, Leute, trat kein Scherz, mit dem Stick ums Genick nicht dick, dann reißt er. Denn eins ist wahr, Spaß ist doch rar und kann aufs Herz, wenn ich mal gern sein eigener Herr und Meister. Ihr guten Leute, werft einen Blick in die Zukunft, wie der gelernte Dr. Galilei sie voraussagt. Zwei Hausfrauen stehen am Fischmarkt draußen und wissen nicht aus noch ein. Das Fischweib zieht ein Brotgipfel raus und frisst den Fisch allein. Der Maurer hebt den Baugrund aus und holt des Bauherrn Stein. Und wenn er's dann gebaut, das Haus, dann zieht er selber ein. Ja, darf das sein? Nein, das ist kein Scherz. Mach meinen Strick ums Genick nicht dick, dann reißt er. Denn eins ist wahr, Spaß ist doch rar. Hand aufs Herz, wenn ich mal gern sein eigener Herr und Meister. Der Pächter tritt jetzt in den Hintern, den Pachtherrn ohne Scham. Die Pächtersfrau gibt ihren Kindern Milch, die der Pfaff bekam. Nein, ihr Leute, mit der Bibel treibt kein Scherz, macht man einen Strick ums Genick nicht dick, dann reißt er. Denn eins ist wahr, Spaß ist doch rar. Hand aufs Herz, wenn ich mal gern sein eigener Herr und Meister. Jetzt bin ich aus der Reihe getanzt, da sagte ich zu meinem Mann: Wir sehen ob nicht, was du kannst, ein anderer Fixstern besser kann. Nein, nein, nein, Schluss, Galilei, Schluss, in deinen tollen Hund den Maul kommt ab, dann beißt er. Freilich ist zwar Spaß, ist rar, muss es muss, wenn ich mal gern sein eigener Herr und Meister. Ihr, die auf Erden lebt, in Ach und Weh, aufsammelt eure schwachen Lebensgeister und lehrt vom großen Doktor Galilei des Herren Glückes. Großes ABC, gehorsam war des Menschen, Kreuz von jedem, wenn ich mal gerne auch sein eigener Herr und Meister. Geehrte Einwohner, Herr Galileo Galileis, Pension mit Entdeckung der Erde kreisend um die Sonne. So, das müsste als Beispiel reichen.